Father in heaven, thank you so very much for your goodness. Und Vater, vielen Dank für deine Güte. And Lord, thank you that you always have a message for our hearts. Und danke, dass du meine Botschaft vorbereitet hast für unsere Herzen. That you want us to hear some special words from you. Du möchtest, dass wir ganz besondere Worte von dir hören. And thank you that the Holy Spirit is here so much tonight. Und danke, dass der Heilige Geist so sehr hier ist. Because whenever our hearts are prepared, the Holy Spirit is ready to work on them. Denn wenn auch immer unsere Herzen vorbereitet sind, dann ist der Heilige Geist bereit, auch daran zu arbeiten. So we pray for tonight, so beten wir für heute Abend, for your words, für deine Worte, for our prayer time, für unsere Gebetszeit, that we will grow together as a community. Dass wir gemeinsam als eine Gemeinschaft wachsen. Thank you, Lord Jesus. Und danke, Herr Jesus. Amen. Amen. You know, it's interesting, whenever I preach or whenever I get ready to do a Bible study or teach on something. Es ist interessant, immer wenn ich mich vorbereite, zu predigen oder vielleicht auch eine Bibelrunde zu machen. It's interesting, the Lord always gives me things that I'm working on in my heart as opposed to what I think you all ought to hear. Also es scheint mir immer so, dass der Herr mir Sachen aufs Herz legt, wo er bei mir am Herzen arbeitet und gar nicht sehr bei euch. And I apologize if that may seem selfish. I don't mean for it to. Also ich entschuldige mich dafür, wenn das vielleicht ein bisschen egoistisch klingt. Also das ist so nicht gemeint. But it's just that the Lord is always working on some very specific things in my heart that need to be adjusted, that need to be changed for Him. Ja, es ist immer so, dass der Herr bei mir am Herzen arbeitet an Dingen, die da irgendwie ein bisschen arrangiert werden müssen. So the things that come then to a group like this, dann die Dinge, die ich also jetzt hier vielleicht im großen Rahmen vortrage, are just things that the Holy Spirit's been working on me for a long time on already. Das sind einfach Dinge, wo der Herr und durch den Heiligen Geist schon lange an mir gewirkt hat. So know that the message tonight is for all of us. Also erkennt darin, dass die Botschaft für alle von uns ist. And certainly something that I've been wrestling with for a long time. Und es ist sicherlich etwas, wo ich schon seit langem mit ringe. And it's the whole idea. Und die ganze Vorstellung. Of what makes us different as Christians. Oder der ganze Punkt, was uns unterscheidet als Christen. I mean, there are a lot of very good theological answers to that. Wenn man jetzt fragt, was unterscheidet uns von der Welt oder von anderen Menschen, da gibt es viele theologische Antworten darauf. But I think the one that fascinates me the most and is probably the most true is something that C.S. Lewis said. Aber ich glaube, die mich am meisten fasziniert als Antwort ist die Antwort, die C.S. Lewis gab. Back in the 60s, I believe it was, there was a group of theologians that were meeting together. In den 60er Jahren, da gab es eine Gruppe von Theologen, die sich da versammelten. Somewhere in England, wherever C.S. Lewis was. Irgendwo im England, wo auch immer C.S. Lewis gerade war. And they were arguing about the distinctive nature of Christianity. Und sie argumentierten und stritten da oder debattierten über die besondere Natur des Christentums, was doch irgendwie unterscheiden würde. And of course there are many different things that you can mention that are very distinctive to the Christian religion as opposed to Buddhism or Islam or other religions like that. Natürlich könnte man viele Dinge erwähnen, die das Christentum da von anderen Religionen, Buddhismus oder irgendwelchen anderen Dingen unterscheidet. But it was interesting, you had this group of theologians coming together and they couldn't decide what was the distinctive thing about Christianity. Und da kam diese Gruppe von Theologen zusammen und sie konnten sich nicht einigen, was denn wirklich das Entscheidungskriterium ist im oder Unterscheidungskriterium ist im Christentum. C.S. Lewis had not been in the room and then he walks into the room. C.S. Lewis war noch nicht im Saal und dann kommt er in den Saal hinein. And they said, "Hey C.S., we're arguing about what's distinct about Christianity. What do you think it is?" Und sie sprechen ihn an und sagen, "C.S., wie ist das mit dir? Wir debattieren da über das Unterscheidungskriterium des Christentums gegenüber anderen Religionen. Was denkst du, was es ist?" And he was kind of amazed that they hadn't thought about this, but he said, "Guys, this is very simple. This is easy." Und er war erstaunt, dass sie da nicht tiefer drüber nachgedacht hatten und keine Antwort wussten. Und er sagt, das ist doch ganz einfach. It's the doctrine of grace. Es ist die Lehre der Gnade. The concept of grace. Das Konzept der Gnade. The idea that we as Christians can get something that we do not deserve. Dieser Punkt, dass wir als Christen etwas erhalten können, was wir gar nicht verdienen. And the reason that this whole idea is interesting for me is because I recognize that me myself do not demonstrate that grace very well. Der Grund dafür, dass das für mich so bedeutend und interessant ist, ist, dass ich das ja selbst nicht irgendwo aus mir heraus bringen oder zeigen kann. Okay, I'm going to open my heart here. Ich werde ein bisschen mein Herz öffnen. And you all can see all the dirty things inside, but we'll go from here anyways. Dann könnt ihr all die Dinge, diese finsteren und dreckigen Dinge sehen, die da so drin sind. I have 3 children. Ich habe 3 Kinder. I have an 18-year-old daughter. Eine 18-jährige Tochter. A 15-year-old son. 15-jähriger Sohn and a 12-year-old son. Und ein 12-jähriger Sohn. Who of you are parents? Wer von euch sind Eltern? It's difficult to be parents, right? Das ist nicht so einfach, Eltern zu sein. I would love to see the perfect parent. Ich würde gerne einmal an die vollkommenen Eltern sehen. Because they don't exist. Die würde ich gerne sehen, die existieren nämlich and nicht. I am certainly not the perfect parent. Und ich bin nicht ein perfekter Vater, ein perfekter Elternteil. And I've been a Christian for 31 years. Und doch bin ich ja ein Christ seit etwa 31 Jahren. Much longer than I've had children, of course. Viel länger, als dass ich jetzt Kinder habe. And you would think that with the power of the Spirit in me, I could be a better parent. Man würde doch denken, mit der Kraft des Heiligen Geistes in mir wirkend, müsste ich doch ein viel besserer Vater sein. But I inevitably fail. I always fail. Aber doch versage ich immer wieder. I am not the parent that God wants me to be. Ich bin nicht so ein Vater, wie Gott das möchte. Okay, here's the honesty now. Und da kommt jetzt die Ehrlichkeit. My 18-year-old daughter and I do not have a good relationship. Meine 18-jährige Tochter und ich, wir haben keine gute Beziehung. Part of it's her. Ein Teil liegt vielleicht an ihr. But you know what? Aber wisst ihr was? Most of it's me. Der größte Teil liegt bei mir. Why do I say that? Warum sage ich das? Because it's my responsibility as a follower of Jesus Christ to demonstrate that grace to other people. Denn es ist ja meine Verantwortung als jemand, der Christus nachfolgt, dass ich diese Gnade auch anderen Menschen zeige. And unfortunately, as a parent, sometimes it's too easy to say, "Ah, you did that wrong. That's not going right. Why don't you change this habit and everything will be okay?" Weil als Elternteil ist es doch viel zu einfach zu sagen, ja schau, das stimmt doch überhaupt nicht. Und warum änderst du dich da nicht? Und dann wird es okay sein. But the reality of it is, aber die Wirklichkeit ist ja, it's not my job to fix my daughter or my sons. Es ist nicht meine Angelegenheit, jetzt meine Tochter da irgendwie gerade zu rücken oder meinen Sohn. That's God's work. Das ist Gottes it's Arbeit. My responsibility es ist meine Verantwortung, to love them, sie zu lieben. And to give them additional chances. Und ihnen immer wieder neue Chancen zu eröffnen. I mean, one of the parables that really hits me very hard. Eine der Parabeln, die mich wirklich sehr stark treffen, is the parable of the prodigal son. Ist die Parabel oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. I mean, we always have a tendency to teach about the son that's lost and now is found. Wir haben immer die Neigung, die Geschichte zu erzählen von dem Sohn, der ja verloren ging und dann gefunden wird. But what about the father? Aber was mit dem Vater? The fact that he was able to draw him back in so quickly was so amazing. Die Tatsache, dass der Vater in der Lage war, ihn so schnell wieder anzunehmen, ist doch so erstaunlich. I mean, that was so much not him. Und das ist so sehr nicht wie ein Vater normalerweise ist. And my wife will tell you that is so much not me. Meine Frau würde auch sagen, naja, so bin ich wirklich nicht. I cannot do that. Das kann ich nicht tun. But yet I am called to do that. Und doch bin ich genau dazu berufen. Donovan Graham says this. Donovan Graham sagt, he says, we are to be a visible demonstration to people of the love of the Father. Wir sollten ein sichtbarer Beweis für andere Menschen sein, für die Liebe des Vaters. You see, if we can really begin to demonstrate in our lives and in our community that whole concept of grace and love and compassion, wenn wir wirklich in der Lage wären, dieses Konzept der Liebe, der Gnade und des Mitgefühls anderen Menschen zu erweisen, that's going to draw people to God. Dann wird das Menschen zu Gott ziehen. I mean, think about the community that we live in. Denk einmal hier um die Gesellschaft, die um uns herum ist. And it can be Vienna, it can be Washington D.C., it can be Tokyo. Doesn't make any difference. Das ist egal, was für eine Gesellschaft das jetzt wäre, ob es jetzt Wien ist, ob das vielleicht Washington ist oder ob es vielleicht Tokyo wäre. But every time we look outside of our own walls, we see people that are hurting and people that are in need. Wann auch immer wir noch rausschauen und aus unseren eigenen vier Wänden hinausgehen, da sehen wir Menschen, die Nöte haben und die vielleicht irgendwelche Verletzungen mit sich tragen. And people that have emotions and feelings that are not being fulfilled. Und Menschen, die Gefühle haben, Emotionen, die nicht erfüllt sind. I mean, look across the street. Schaut mal rüber über die Straße. I mean, unfortunately, when I tell people how to get to our church, I say, look for the big sex sign. Wenn ich den Leuten sage, wie sie zur Gemeinde kommen, na schau, da gibt's ein großes Schild, da steht Sex drauf. We're right across the street from that. Wir sind direkt gegenüber. But in Vienna, why are these types of shops growing so fast? Warum ist es, dass diese Art von Läden so sehr zunehmen in Wien? They're everywhere in the city anymore. Sie sind überall in der Stadt. I travel all throughout Eastern Europe. They're everywhere in every city. Ich reise da irgendwo nach Osteuropa und sind auch dort überall in jeder Stadt. They exist because men's emotions and feelings are not being fulfilled. They don't feel like they're complete. dies existieren, weil die Menschen oder die Männer denken, dass sie in ihren Gefühlen nicht erfüllt sind und dass sie irgendwo nicht vollständig sind. Now obviously I'm not a sociologist or a psychologist, and there are other reasons besides that. Also ganz offensichtlich bin ich nicht ein Soziologe oder ein Wissenschaftler in diesen Dingen, aber es gibt noch andere Gründe sicherlich. But people are turning towards things for satisfaction. Die Menschen wenden sich Dingen zu, weil sie Befriedigung suchen. And they feel like the physical nature of humanity will fulfill those needs. Und sie denken, dass der physische, der leibliche Teil des Menschen irgendwie in der Lage wäre, diese Erfüllung zu bekommen oder zu stiften. But sexual addiction will very quickly tell you that it doesn't fulfill the deeper needs. Aber die sexuelle Abhängigkeit wird sehr klar und sehr schnell zeigen, dass es nicht die tieferen Nöte erfüllt. As human beings, we have a need to love and to be loved. Als menschliche Wesen haben wir das Bedürfnis, das tiefe Bedürfnis, zu lieben und geliebt zu werden. And we try to fulfill that in a lot of different ways. Und wir versuchen, das irgendwie erfüllt zu bekommen. Und da haben wir viele Wege, wo wir denken, dass wir es schaffen. The physical ways don't cut it completely. Die körperlichen Möglichkeiten, die bringen es nicht. The only real love that can satisfy those needs is love from the Father. Die einzige wirkliche Liebe, die das erfüllen kann, ist die Liebe des Vaters. Let's turn to John 8. Gehen wir mal zu Johannes 8. John 8. Let me just read you a quick story. Ich möchte kurz eine Geschichte erzählen. And I like this because this shows how untraditional Jesus was. Und das zeigt uns, wie untraditionell Jesus eigentlich war. Because he dealt with an interesting problem in a very unreligious way. Denn er hat da ein sehr interessantes Problem in einer sehr unreligiösen Weise behandelt. John 8. Let's start with verse 3 and let's just go down to 11. Johannes 8, Vers 3 bis Vers 11. Let's go back up to 2. Gehen wir zu Vers 2. At dawn he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him and he sat down to teach them. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und setzte sich und lehrte sie. The teachers of the law and the Pharisees brought a woman to him that had been caught in adultery. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery." Und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, "Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden." In the law Moses commanded us to stone such a woman. What do you have to say? In dem Gesetz aber hat Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Now they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. And then again he stooped down and wrote on the ground. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. At this those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Is there no one to condemn you?" Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, "Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt?" "No one, sir," she said. Sie aber sprach, "Niemand, Herr." "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and leave your life of sin." Jesus aber sprach zu ihr, "Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr." Now this is very interesting because obviously the woman knew what was coming. Sehr interessant, weil die Frau wusste ja eigentlich, was da bevorstand. She knew what the law required. Sie wusste genau, was das Gesetz verlangte. At the very least, the law required very strict punishment. Also zumindest, selbst im geringsten Fall, würde doch das Gesetz eine sehr scharfe Strafe fordern. And the reality is that she did deserve death because she was caught in something that was against the Levitical law. Und die Realität, in der sie stand, war die, dass sie tatsächlich sogar den Tod verdiente, weil das so im Gesetz festgelegt war. Have you been caught on something like that? Seid ihr jemals in so einer Situation gefasst worden? Where you knew you did something wrong. Ihr habt gewusst, ihr habt etwas falsch gemacht. Maybe you were talking about someone. Vielleicht habt ihr über jemand anders geredet. And someone called you on it. Und jemand hat euch dabei ertappt. What do you do? Was macht er dann? Usually we're just completely silent because we don't know what to do. Gewöhnlicherweise sind wir dann einfach nur still, weil wir gar nicht wissen, was wir tun sollen. The reality is that we probably deserve some sort of chastising because we did something that was wrong. Die Realität ist doch die, dass wir irgendeine Form der Züchtigung zu erwarten haben, weil wir etwas Verkehrtes getan haben. But how good it feels. Aber wie gut fühlt es sich dann an? When they say, "Don't worry about it, Brett. It's no big deal." Brett, mach dir nicht so Sorgen. Ist nicht so schlimm. I know you didn't mean it. Ich weiß, du hast es nicht so gemeint. That's exactly where this woman was. Genau dort befand sich diese Frau. She was expecting her life to end right there. Sie hat erwartet, dass ihr Leben jetzt zu Ende wäre. And yet Christ was saying, "No, no, I'm going to show you something that you've never experienced before, and that's grace." Und Christus sagt nun, nein, ich werde dir etwas zeigen, was du nie zuvor gesehen hast, und das ist Gnade. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen, what our friends and families and community around us would feel like if that's how we treated people? Könnt ihr euch vorstellen, wie unsere Freunde, unsere Familie oder vielleicht die Gemeinschaft oder Gesellschaft um uns herum sich fühlen würde, wenn wir sie genau so behandeln könnten? I think that if Christians could completely demonstrate the grace of Jesus Christ in the way that God wants us to, churches couldn't be built fast enough. Ich glaube, wenn die Christen in der Lage wären, die Gnade Christi so zu zeigen, wie er sie gezeigt hat, ich glaube, dass man gar nicht schnell genug Gemeinden bauen könnte. And I think that's the one thing that will make a big difference in the world as we draw near to the return of the Messiah. Und ich glaube, dass es wirklich das Ding ist, was die Welt anziehen wird, je näher der Messias wiederkommt. We really want to make a difference. Wir wollen wirklich diesen Unterschied machen. Let me read you a story. Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. This is a story of a teacher. Das ist die Geschichte von einem Lehrer. On the first day of school, Jean Thompson told her students. Am ersten Tage des Schulbeginns sprach die Jean Thompson zu ihren Schülern. Boys and girls, I love you all the same. Jungen Mädels, ich liebe euch alle gleichermaßen. Of course, teachers lie. Aber die Lehrer, die lügen ja. Little Teddy Stollard, that was his name. Little Teddy Stollard was a boy Jean Thompson did not like very much. Der kleine Teddy Stollard war ein Junge, den die Jean Thompson, also die Lehrerin, nicht mochte. He slouched in his chair. Er saß so ein bisschen krumm im Stuhl. Yeah, he didn't pay attention very well in class. Hat nie richtig aufgepasst in der Klasse. His mouth hung open in a stupor. Und sein Mund war immer offen und langweilig, gelangweilt. His eyes were always unfocused. Und seine Augen, die schweifen immer irgendwo ab. His clothes were always dirty and messed up. Und seine Kleidung war immer unordentlich und dreckig. His hair was always dirty and messed up. Und seine Haare, sie waren immer durcheinander. And he smelled too. Und er hat auch gerochen. Came to class every day and he smelled. Und so kam er jeden Tag zur Klasse und er roch so. He was a very unattractive boy and Jean Thompson did not like him. Und er war sehr unattraktiv und die Jean Thompson, sie mochte ihn nicht. Teachers have records. Und die Lehrer machen ja auch Aufzeichnungen. And Jean Thompson had Teddy Stollard's records. Und die Jean Thompson, die hatte Aufzeichnungen über den Teddy. First grade. Erste Klasse. Teddy's a good boy. Teddy ist ein guter Junge. He shows promise in his work and attitude. Er zeigt sich doch vielversprechend in seinem Arbeiten und auch in seiner Haltung. But he has a poor situation at home. Aber seine Situation zu Hause ist doch ein bisschen armseliger einzuschätzen. Second class. Zweite Klasse. Teddy is a good boy. Teddy ist ein guter Junge. He does what he is told. Er macht das, was man ihm sagt. But he is too serious. Aber er ist ein bisschen zu ernst dabei. His mother is terminally ill. Seine Mutter, die ist todkrank. Third class. Dritte Klasse. Teddy is falling behind in his work. Der Teddy fällt zurück in seinem Arbeiten. He really needs help. Der braucht wirklich Arbeit. His mother died this year. Seine Mutter, die starb dieses Jahr. His father shows no interest. Und sein Vater, der kümmert sich überhaupt nicht. Fourth class. Vierte Klasse. Teddy is in deep waters. Dem Teddy steht das Wasser schon bis zum Hals. He's in very deep trouble. Er hat wirkliche Probleme. He's in need of psychiatric help. Ich glaube, der braucht psychiatrische Hilfe. He is totally and completely withdrawn. Er hat sich völlig und ganz zurückgezogen. Er ist gar nicht anwesend. Well, that year Christmas came and the boys and girls brought their presents to the teacher and piled them on her desk. Zu Weihnachten kamen die Jungen und die Mädchen zusammen und sie gaben ihre Geschenke und legten sie auf den Tisch. They were all in brightly colored paper except for Teddy's present. Und sie waren alle wunderschön geschmückt in bunten Farben, bis auf das Geschenk vom Teddy. His was wrapped in brown paper and held together with old dirty tape. Sein Geschenk, das wurde verpackt in braunem Papier und es war eigentlich nur zusammen mit einem dreckigen Klebeband. And on it, scribbled in crayon, were the words "For Miss Thompson" from Teddy. Und darauf war geschrieben mit einer Wachskreide waren diese Worte für Mrs. Thompson vom Teddy. She tore open the brown paper and out fell a cheap stone bracelet. Und sie riss es auf und daraus fiel dann ein ganz billiges Armband, Kleinarmband. And in this bracelet, most of the stones were missing from it. Und in diesem Armband fehlten eigentlich die meisten Steine. And she also had from him a bottle of cheap perfume that was almost empty. Und sie bekam auch von ihm ein Fläschchen ganz billiges Parfum und das war fast leer. Well, the other boys and girls in the class saw this and they started to giggle. Als die anderen jungen Mädchen in der Klasse das sahen, fingen sie an zu kichern. But she had enough sense to put some of the perfume on her wrist and then put her bracelet on her wrist as well. Aber sie hatte genügend Verstand und Mitgefühl, ein bisschen von dem Parfum auf ihre Hand zu geben und sich auch das Armband anzulegen. Then she held up her wrist to the children and say, "Doesn't it smell lovely, children? Isn't the bracelet gorgeous?" Dann sagt sie, duftet das nicht wunderbar? Und ist nicht dieses Armband wunderschön? And taking their cue from the teacher, they all agreed. Und indem sie dem Lehrer nachfolgten, stimmten die Kinder alle überein mit der Lehrerin. At the end of the day, when all the children had left, Teddy lingered. Und am Ende des Tages, als die ganzen Kinder schon gegangen waren, blieb der Teddy noch so ein bisschen dort. He came over to her desk and said, und er schlich sich rüber zu ihr zum Tisch und sagte, "Miss Thompson, all day long you smell just like my mother." Mrs. Thompson, den ganzen Tag haben sie so geduftet wie meine Mutter. And her bracelet, that's her bracelet, but it looks real nice on you too. Und das Armband, das ist ihr Armband eigentlich, aber es schaut so wunderschön auf ihre Hand. I'm really glad that you like my presents. An ihrem Arm und ich bin so froh, dass sie meine Geschenke wirklich mögen. And when he left, she got down on her knees and buried her head in her chair and she begged God to forgive her. Als er ging, ging sie auf die Knie und sie vergrub ihren Kopf auf dem Sessel und sie bat und flehte Gott um Vergebung. The next day when the children came, she was a different teacher. Am nächsten Tag, als die Kinder kamen, war sie eine ganz andere Lehrerin. She was a teacher with a heart. Sie war eine Lehrerin mit einem Herzen. And she cared for all of the children, especially those children that needed help. Und sie kümmerte sich um alle Kinder, insbesondere um die Kinder, die Hilfe so nötig hatten. Especially Teddy. Und besonders der Teddy. She tutored him and put herself out for him. Sie hat ihm besondere Fürsorge zukommen lassen. And by the end of the year, Teddy had caught up with a lot of the children and it was even ahead of some of them. Und am Ende des Jahres konnte Teddy Anschluss gewinnen zu den anderen Schülern und er war sogar einigen Schülern einiges voraus. Several years later, Jean Thompson got this note. Viele Jahre später bekam Jean Thompson, die Lehrerin, diese Notiz. Dear Miss Thompson, liebe Mrs. Thompson, I'm graduating today and I'm second in my high school class. Ich habe heute meinen Abschluss und ich bin Zweiter im Gymnasium. I wanted you to be the first to know, love, Teddy. Und ich möchte gern, dass Sie es als Erste wissen, in Liebe, Teddy. 4 years later, she got another note. 4 Jahre später bekam sie eine weitere Notiz. Dear Miss Thompson, liebe Mrs. Thompson, I wanted you to be the first to know. Ich möchte, dass Sie die Erste sind, die es wissen. University has not been easy, but I like it, Teddy Stollard. Die Universität ist nicht so einfach, aber ich mag es trotzdem, Teddy Stollard. 4 years later, there was yet another note. Und 4 Jahre später gab es noch eine weitere Notiz. Dear Miss Thompson, liebe Mrs. Thompson, as of today, I am Theodore J. Stollard, MD, Medical Doctor. Und mit dem heutigen Tag bin ich Theodore J. Stollard, Doktor der Medizin. How about that? Wie finden Sie das? I wanted you to be the first to know. Ich wollte, dass Sie es als Erste wissen. I'm going to be married in July. Ich werde im Juli heiraten. I want you to come and sit where my mother would have sat. Und ich möchte, dass Sie dort sitzen, wo meine Mutter sitzen würde. Because you're the only family I have. Dad died last year. Denn Sie sind das einzige, die einzige Familie, die ich habe. Mein Vater, der starb letztes Jahr. And she went and she sat where his mother would have sat. because she deserved to be there. Und sie ging und sie saß dort, wo ihre Mutter normalerweise gesessen, wo seine Mutter normalerweise gesessen hätte, denn sie war diejenige, die es auch verdiente. Boy, how easy it is for me sometimes to take people like that and say, oh, I just can't love them like Christ loves them. Wie einfach ist es doch, solche Menschen einfach zu nehmen und zu sagen, schau, ich kann sie doch nicht lieben, wie Christus sie liebt. But what a difference she made in the life of Teddy Stollard. Aber stellt euch vor, welchen Unterschied diese Lehrerin im Leben von Teddy Stollard machte. And that's what we're supposed to do. Und genau darum geht es, das ist das, was wir auch tun sollten. What a difference we can make in our city if we demonstrate that grace. Was für einen Unterschied können wir in dieser Stadt machen, wenn wir diese Gnade anderen erweisen? But even before the city, aber selbst vor der Stadt, even in our houses, soll es doch zunächst einmal in unseren Häusern sein, even in our own families, und vielleicht gar in unseren eigenen Familien, to demonstrate the grace of God, dass wir die Gnade Gottes einander erweisen. Can't do it on our own. Das geht nicht allein. Only with the Holy Spirit. Wir sind abhängig vom Heiligen Geist darin. Lord, open my heart. Herr, öffne mein Herz, so that I can learn to be a vessel of grace. So dass ich jetzt lernen kann, ein Gefäß deiner Gnade zu sein. Second, God, open my eyes so that I can see the relationships like Teddy Stollard that I need to repair. Herr, öffne meine Augen, dass ich auch diese Beziehungen, die ich habe, wie vielleicht zu einem Teddy Stollard, wirklich ernst nehme und sie wieder in Ordnung bringe. And then the last thing is, letzter Punkt ist, Father, show me opportunities to love people like Teddy Stollard. Und der dritte Punkt, Vater, zeig mir Gelegenheiten wie die vom Teddy Stollard, wo ich wirklich lieben kann. If we want to make a difference, wir wollen diesen Unterschied machen. We can do it that way. Und so können wir es machen. Let's pray. Lass uns beten. Father, thank you so much for the example of Jesus. Vater, danke so sehr für das Beispiel Jesu. Just the fact that he could so easily show that love and that grace to people. Diese Tatsache, dass er so leicht diese Liebe und diese Gnade demonstrieren konnte. We know we can't do it on our own. Und wir wissen, wir können es nicht alleine. But oh, how we desire to be like our Savior. Aber wie sehr sehen wir uns danach, so wie unser Erretter zu sein. To be a community of grace that demonstrates the love of the Father. Eine Gemeinschaft von Gnade zu sein, die Liebe des Vaters anderen erweist. God, that's what we want to be. Gott, das wollen wir sein. Thank you so much for this time tonight. Und Vater, vielen Dank für diese Zeit gemeinsam. And we pray in Jesus' name. Und wir bitten dich darum in Jesu Namen. Amen. Amen.